ganz allein. Heute Nacht sitzt du wieder tief im Dreck. Hast wohl viel geweint. Heute Nacht komm ich aber nicht raus, raus, raus. Dann gehen wir hier. Yeah.